Klassiker. Nur weil jeder schon deine Lines kennt. Der beste Rapper deiner Crew ist wack und heißt Lion. Ich seh die Dinge wie sie sind, ohne mich ist Rap zu soft. Deine Crew schreibt dumme Texte, aber gib den Battle Kopf nicht. Kenne keine Gnade, kenne deinen Namen nicht. Trotz Messer an deinem Kopf sind deine Lines die scharfsinnig. Ich bleib tighter als jeder und mach Mucke nur aus Zeitvertreib. Du schiebst dir dein Stativ in den Arsch, weil dein Mic nicht reicht. Deine Crew keeps real, ihr wart die Ersten im Game. Ihr wollt für Rap stehen, doch seid ihr bei Querschnitt gelähmt. Fresse, Hippie, mich juckt es nicht, wie viel du schon gekifft hast. Du bist nur auf Folge 7, weil ich dich 7-mal gekillt hab. Deine Gang besteht aus Schwulen, Reitern und Spasten. Ihr wollt sein wie wir, aber treibt nur Kleider statt Waffen. Du rappst mit Kribbeln im Bauch und ich mache es mit Wut. Ich bring das was zum Überlaufen, ho, mit deinem Blut. Ihr habt den Schwanz von eurem Manager im Mund wie Nutten und seid vertraglich verpflichtet zum Runterschlucken. Du trägst Bandana, weil du sein willst wie Tupac, doch fängst dir den Headshot aus meiner Bazooka. Ihr habt den Schwanz von eurem Manager im Mund wie Nutten und seid vertraglich verpflichtet zum Runterschlucken. Du trägst Bandana, weil du sein willst wie Tupac, doch fängst dir den Headshot aus meiner Bazooka. Du bist Clown, seit den letzten Tagen auf der Flucht, denn ich fahr zu allen Cypher-Jams und spreng sie in die Luft. Yo, du hast AKs im Wandschrank, ich Panzer vor meinem Haus. Du rappst für deine Frau, sie packt die Sachen und zieht aus und kommt nie wieder zurück. Jetzt bist du ernsthaft verletzt, sitzt allein in deinem Haus und rappst und cursst. Und was ist jetzt? Nichts ist jetzt, nichts ist morgen, in der Woche, in einem Monat. Deine Crew ist im Gebäude, der Vermieter dreht den Strom ab. Du schreibst witzige Texte voller Selbstironie. Meine Meinung dazu ist, halt die Fresse und stirb. Verlass das Haus und du fängst dir direkt Schüsse. Der James Jenkins macht aus Hobby Driver in deinem Viertel. Du sagst auf jedem Track, du ziehst dir Haze in die Lunge. Lass mich einfach in Ruhe, mach dir Dreadlocks, du Unge. Du schenkst mir deine CD und sagst mir, hör's dir mal an. Doch um mir dein Tape zu geben, fehlt mir Zeit und Toleranz. Ihr habt den Schwanz von eurem Manager im Mund wie Nutten und seid vertraglich verpflichtet zum Runterschlucken. Du trägst Bandana, weil du sein willst wie Tupac, doch fängst dir den Headshot aus meiner Bazooka. Ihr habt den Schwanz von eurem Manager im Mund wie Nutten und seid vertraglich verpflichtet zum Runterschlucken. Du trägst Bandana, weil du sein willst wie Tupac, doch fängst dir den Headshot aus meiner Bazooka.